Und glaubst du, dass diese Skandale ihr schaden würde? Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Alice Weidel und die Skandale. Es ist über die Welt am Sonntag eine E-Mail publiziert worden, die angeblich von Frau Alice Weidel stammt. Diese E-Mail weist erhebliche demokratiefeindliche und rassistische Bemerkungen auf. Laut Welt am Sonntag schrieb Alice Weidel in diesem E-Mail das Folgende: Der Grund, warum wir von kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma etc. überschwemmt werden, ist die systematische Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft als mögliches Gegengewicht von Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden. Ferner muss man bedenken, dass Frau Weidel selbst auch sich dazu geäußert hat und gesagt hat, dass die E-Mail nicht von ihr stammt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und auch der Anwalt bestätigte das nochmals in Auftrag von Frau Weidel, dass es sich tatsächlich nicht um eine von ihr verfasste E-Mail handelt. Im Anschluss danach hatte die Zeitung Die Zeit die Information veröffentlicht, dass Alice Weidel angeblich in der Schweiz eine Putzfrau illegal schwarz arbeiten gelassen hat. Genauer gesagt war es nicht nur eine Person, sondern es waren zwei Personen, die wohl schwarz als Haushaltshilfen beschäftigt worden sind im Haushalt von Frau Weidel in der Schweiz. Zum einen eine Studentin der Islamwissenschaften und zum anderen eine syrische Asylbewerberin. Laut der Zeitung verdienten die Frauen 25 Franken pro Stunde, was für die Schweiz ein übliches Gehalt ist. Richtig, sie kassierten dieses Geld Cash. Hierbei wird aber dann auch noch erwähnt, dass sie mehr als 750 Franken im Jahr verdienten, im Gegensatz zur Aussage des Anwalts von Frau Weidel, der behauptete, dass dieser Betrag niemals überschritten worden wäre. Warum ist das von Relevanz? Wenn dieser Betrag von 750 Franken im Jahr nicht überschritten wird, ist es eine legale Handlung. Sofern es dann im Jahr überschritten wird, also die 750 für diese Tätigkeit auch als Haushaltshilfe, wäre das illegal. Soweit es in den Medien steht und soweit es auch von der Zeit publiziert worden ist. Im Weltwahlchat am Sonntagabend reagierte Frau Weidel auf das Thema: 2 Wochen vor der Bundestagswahl werde ich wirklich nicht über jedes absurde Stöckchen springen, das man mir hinhält, und diese plumpe Kampagne auch noch selbst befeuern. So, Gustavo, wie stehst du zu dieser ganzen Situation? Ähnelt dir diese Situation nicht ein bisschen so in Trump kurz vor den Wahlen 2016? Ja, es gibt bestimmte Parallelen. Hierbei ist es aber so, dass im Falle von Trump, zum Beispiel bei dem Fall Grab him by the Pussy, bei dieser Videoaufnahme, er tatsächlich im Bus gewesen ist und tatsächlich auch nie abgestritten hat. Er hat versucht, den Inhalt der Unterhaltung damals zu so dieser Aufnahme zu relativieren, aber er hat nicht bestritten, dass er tatsächlich im Bus gesessen hat und die Aufnahme tatsächlich, das, was in der Aufnahme gesagt wird, dass ich gesagt habe. Hier im Falle von Frau Weidel ist es so, dass nichts zu 100% bis dato belegbar wäre. Das heißt, es gibt tatsächlich keinen direkten Nachweis, der bisher publiziert worden wäre, dass die E-Mail tatsächlich nicht von ihr stammt oder von ihr stammt. Also es gibt da bisher keine weiteren Informationen. Das Gleiche auch in Bezug auf die vermeintlichen Haushaltshilfen. Ob sie im Haushalt gearbeitet haben, wenn ja, für wie viel Geld, und ob die Beträge, die eingenommen wurden oder an die Haushaltshilfen bezahlt worden sind, legal gewesen sind oder nicht. Zu all dem gibt es noch keine hundertprozentigen Belege, die eine Schuld oder Unschuld beweisen würden. Und glaubst du, dass diese Skandale ihr schaden würde? Weil wir sehen, oder wir haben gesehen, dass diese ganze Grab him by the Pussy-Aktion eigentlich Trump gar nicht geschadet hat. Und in dieser Situation geht es um noch schwammigere Vorwürfe. Meiner Meinung nach würde es Weidel nicht schaden. Und wenn ihre Gegner laut Alice Weidel versuchen, sie zu denunzieren, machen sie im Prinzip keinen guten Job gerade. Da teile ich dahingehend deine Auffassung, dass wenn es tatsächlich sich nur um eine Kampagne handelt und weil es Belege momentan tatsächlich nicht gibt, die stichhaltig sind, ist es das falsche Konzept. Tatsächlich, wenn man tatsächlich gegen Frau Weil und politisch vorgehen will, so muss man tatsächlich das inhaltlich eher machen. Das ist, denke ich, effektiver. Wenn das tatsächlich eine Kampagne ist ihrer Gegner, ohne tatsächlich etwas belegen zu können. Übrigens aber, wenn diese Mail tatsächlich von Frau Weidel stammen sollte, ist es schon nicht nur fahrlässig, es ist schlichtweg dumm gewesen. Man muss auch erwähnen, wie Weidels Fans darauf reagieren. Sie erröten überall, dass Weidel eine lesbische Beziehung mit einer Frau aus Sri Lanka hat und dadurch wirklich alle Vorurteile gegen sie zerbrochen werden, was an sich auch keine gute oder keine vollständige Argumentation ist. Außerdem muss man auch bitte bedenken, dass sie auch aussagte oder beziehungsweise über den Anwalt die Information publiziert worden ist, dass diese Dame aus Syrien, diese Asylbewerberin, eigentlich ein gutes Verhältnis zur Familie von Frau Weidel hat und dass Frau Weidel diese Person schätzte. Hier muss man auch ferner darauf eingehen, dass Frau Weidel, und ich denke, unabhängig davon, ob man früher oder gegen die AfD ist, man eingestehen muss, dass Frau Weidel nicht gesagt hat, sie sei gegen Syrer, sondern dass sie immer wieder beanstandete, dass es Personen gibt, die eigentlich kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hätten als anerkannte Flüchtlinge. Das heißt also, es gibt hier keinen belegbaren Beweis, also keinen belegbaren Beweis dafür, dass sie sich gegen eine bestimmte Ethnie oder Nationalität ausgesprochen habe. Und im Endeffekt wird alles weiter heutzutage fast in allen Schlagzeilen erwähnt. Sie steht überall in der Presse, auf Startseiten, auf den ersten Seiten der Zeitungen. Und im Endeffekt glaube ich, dieser ganze Medienrausch würde ihr schon ein bisschen helfen, glaube ich, weil es ist ein Trump-Effekt, weil Trump hat Medien auch dadurch, durch diese Skandale, ganz gut ausgenutzt. Und im Prinzip hat sehr viel Geld dadurch sogar gespart, weil er immer in den Medien präsent war. Aber was glaubt ihr, würde diese Skandale AfD und alles weiter schaden? Oder glaubt ihr, dass es überhaupt keinen Effekt auf ihre Kampagne, Wahlkampagne zur Bundestagswahl hat und auf den Prozentsatz, den die AfD tatsächlich erlangen könnte? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und bis zum nächsten Video. Ciao! Danke und ciao! Tschüss!